Weihnachtlich ist's heute Abend, sitzen wir um all die Gaben. Mutter, Vater, großer Bruder, Schwesterchen, das kleine Luder. Viel zu trinken, lecker essen, leuchten Kerzen währenddessen, bunt und hübsch geschmückt der Baum. Ich kann kaum meinen Augen trauen, alles wird jetzt wirklich gut, auch wenn es sonst nicht stimmen tut. Vater war im Badezimmer, heut stinkt er mal nicht wie immer. Wirklich, er hat sich übertroffen, er ist heut mal nicht besoffen. Selten kann er so charmant sein, heut trägt er nen scheinheiligen Schein. Er hat Muttern oft versohlt, bei uns das Gleiche wiederholt. Alles wird jetzt wirklich gut, auch wenn es sonst nicht stimmen tut. Mutter leidet still und heimlich, oft war er zu ihr handgreiflich. Doch ein kleines Ungeheimnis hat sie gegen Ärgernis. Einen heimlichen Liebhaber, so nen freundlichen Araber, der ist vielleicht mein echter Vater in diesem dummen Affentheater. Alles wird jetzt wirklich gut, auch wenn es sonst nicht stimmen tut. Ja, mein Bruder, der ist einer, gar nicht unbedeutend kleiner, krimineller Bandenführer, Mädchen und auch Frauenverführer. Schwesterchen geht schon seit Jahren auf den Autostrich gefahren. Jeden Tag träumt sie davon, reich sein und Platz haben an der Sonne. Alles wird jetzt wirklich gut, auch wenn es sonst nicht stimmen tut. Ich pack alle meine Sachen, will aus dem bösen Traum erwachen. Das kann alles nicht gewesen sein, und dann doch nichts als Spesen. Sehnsucht treibt mich in die Ferne, ich will spüren Sonnenwärme. Auch im Herzen soll es scheinen, ich will in Zukunft glücklich sein. Alles wird jetzt wirklich gut, auch wenn es sonst nicht stimmen. Sehnsucht treibt mich hinaus mit Glut, ich gehe fort mit Lebensmut. Alles wird enden.